Autofahrer, hier ist Sunshine Live mit dem Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung für die Autofahrer auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen der Anschlussstelle Pforzheim West und der Anschlussstelle Karlsbad. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle im Baustellenbereich. Nochmal auf der A8 Stuttgart Karlsruhe zwischen Anschlussstelle Pforzheim West und Karlsbad. Hier Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle im Baustellenbereich. Fahrt hier bitte äußerst vorsichtig. you know that gets me high. Yeah. You make me wanna jump. Your body's so fly. Come on. I love to see you sweat. Come on. You know that gets me high. Yeah. You make me wanna jump. Yeah. Your body's so fly. We'll be right back. We'll be right back.